Bon dia, good morning, hello, bonjour. Bon dia, guten Tag, hallo, bonjour. Good job, Daniel, good job. Gute Arbeit, Daniel, gut gemacht. All right. Alles klar. It was his fountain of mercy that has given us new life. Es war seine Quelle der Barmherzigkeit, die uns neues Leben geschenkt hat. And now Peter continues that we are reborn to experience a living, energetic hope. Nun fährt Petrus fort, dass wir wiedergeboren sind, um eine lebendige, kraftvolle Hoffnung zu erfahren. Quite interesting, huh, that he puts the word energetic in there. Es ist sehr interessant, dass er das Wort kraftvoll hier einfügt. Well, you know, our hope is not a dead hope. Unsere Hoffnung ist keine tote Hoffnung. Actually, the way the original Bible uses that. Die Originalbibel verwendet es folgendermaßen. It uses the adjective that comes from the Greek word zoe. Sie verwendet das Adjektiv, das vom griechischen Wort zoe stammt. So it's the word sau. Es ist das Wort sau. But it has this root in this incredible, abundant, vibrant life of God. Aber es hat den Ursprung in diesem wunderbaren, erfüllten und pulsierenden Leben Gottes. So it's a good way to express it, an energetic hope. Es ist also ganz gut, wenn wir es als eine kraftvolle, energievolle Hoffnung bezeichnen. You know, we always remember yourself when you were born again. Du musst dich immer selbst daran erinnern, dass du bei deiner Wiedergeburt you were not only born again so that you could escape sin. Nicht nur wiedergeboren wurdest, um der Sünde zu entkommen. So many Christians have this false theology. So viele Christen haben diese falsche Theologie. Well, I don't want to be arrogant. In my opinion, a false theology. Nun, ich will nicht arrogant sein. Meiner Meinung nach ist es eine falsche Theologie. But in my understanding, it's a limited false theology. Nach meinem Verständnis ist es eine einschränkende falsche Theologie. To make the born again and the salvation experience something for the future only. Wenn wir diese Wiedergeburt und die Erfahrung, errettet worden zu sein, zu etwas machen, das nur für die Zukunft gilt. I used to go to hell. Jesus saved me. Now one day I'll go to heaven. Ich war früher in der Hölle. Jesus hat mich gerettet. Jetzt komme ich eines Tages in den Himmel. You know, I grew up with this theology. Ich bin mit dieser Theologie aufgewachsen. So we used to sing songs like this. Wir haben immer folgende Lieder gesungen. I am satisfied with only a wooden cabin. Ich bin zufrieden nur mit einer Holzhütte. I don't want a gold and I don't want a silver. Ich will kein Gold und ich will kein Silber. And then we used to sing, my home is above the clouds in heaven. Und dann haben wir immer gesungen, mein Zuhause ist über den Wolken im Himmel. You know, when I was a kid, we sang so many songs that basically expressed this. Als ich ein Kind war, haben wir so viele Lieder gesungen, die im Grunde Folgendes ausdrücken. Life here on earth is miserable. Das Leben hier auf der Erde ist erbärmlich. But don't worry, one day above the clouds, you will have a beautiful home. Aber mach dir keine Sorgen, eines Tages wirst du über den Wolken ein schönes Zuhause haben. But you know, this is actually, it's against so much teaching in the Bible. Das widerspricht genau genommen so vielen Lehren in der Bibel. If you study carefully, you will understand that that new life starts the moment you are saved. Wenn du sie aufmerksam studierst, wirst du verstehen, dass das neue Leben in dem Moment beginnt, in dem du gerettet worden bist. So the moment you were saved, you actually were saved unto this energetic hope. In dem Moment, in dem du gerettet wurdest, wurdest du unmittelbar zu dieser kraftvollen Hoffnung errettet. To experience it from the day you are saved. Du kannst sie von dem Tag an erleben, an dem du errettet wurdest. You know, I know that more and more we learn to grab hold of it by faith. Ich weiß, dass wir mehr und mehr lernen, sie im Glauben zu ergreifen. But I believe that's only because we've been taught wrong. Aber ich denke, das liegt nur daran, dass wir falsch gelehrt worden sind. If you would have been taught in the very beginning that salvation has to do with abundant life starting now and will never end. Wenn wir von Anfang an gelehrt worden wären, dass die Errettung mit einem Leben in Fülle zu tun hat, das jetzt beginnt und nie endet, we would experience what we believe. Würden wir auch erleben, was wir glauben. Look, Peter tells us how we can have that. Petrus sagt uns, wie wir das erleben können. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Do you know, It's not when Jesus shouted on the cross, it is finished. It wasn't finished. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, war es nicht vollbracht. So Jesus wasn't lying. Jesus hat nicht gelogen. But remember, there are always two points of view, the point of view of this earth and the point of view of heaven. Aber denk daran, es gibt immer zwei Sichtweisen, die irdische Sicht und die himmlische Sicht. So from the point of view of what Jesus needed to do on the cross, it was finished. Aus der Sicht dessen, was Jesus am Kreuz zu tun hatte, war es also vollbracht. He died, he gave his poured out his blood. Er ist gestorben, er hat sein Blut vergossen. Everything was done. Alles war getan. But there still had to be something else done with the, through the Spirit of God. Aber es musste noch etwas anderes durch den Geist Gottes getan werden. The Spirit of God had to raise Jesus Christ from the dead. Der Geist Gottes musste Jesus Christus von den Toten auferwecken. See, what hope would you have if Jesus would not have risen? Welche Hoffnung hättest du, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? You would not have a hope that after this death here on earth, there is a continuation. Du hättest keine Hoffnung, dass es nach diesem Tod hier auf der Erde eine Fortsetzung gibt. So our living hope is in the living Jesus, not in the dead Jesus. Unsere lebendige Hoffnung ruht also auf dem lebendigen Jesus, nicht auf dem toten Jesus. And unfortunately, there is not enough focus on the resurrection of Jesus, what it really did for us. Leider wird nicht genug auf die Auferstehung Jesu hingewiesen, was sie wirklich für uns getan hat. It brought us a living hope. Sie hat uns eine lebendige Hoffnung gebracht. It brought us access to the same resurrection power. Sie hat uns Zugang zu derselben Auferstehungskraft verschafft. Doesn't Paul say that the same power that raised Jesus from the dead is now active in us? Sagt Paulus nicht, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, jetzt in uns wirksam ist? Do you know, I have never liked crucifixes. Kruzifixe mochte ich nie. Now remember, I grew up in Austria. Denk daran, dass ich in Österreich aufgewachsen bin. In Austria is a very religious country. Österreich ist ein sehr religiöses Land. When I was a child, in every school class there had to be a crucifix. Als ich ein Kind war, musste es in jeder Schulklasse ein Kruzifix geben. It had to be. Das musste so sein. So, what happened? Und was ist passiert? As a child, all of my life, everywhere I saw crosses with Jesus on the cross. Als Kind habe ich mein ganzes Leben lang überall Kreuze gesehen mit Jesus auf dem Kreuz. And even as a child, I didn't like that. Schon als Kind mochte ich das nicht. I thought, why do we celebrate the Jesus that's dead when in reality Jesus is alive? Ich dachte, warum feiern wir, dass Jesus tot ist, wenn Jesus in Wirklichkeit lebt? I remember I was a school kid, maybe 7, 8 years old. I looked at the crucifix and I thought, well, the dead guy can't help me. Ich erinnere mich, dass ich als Schulkind, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, das Kruzifix ansah und dachte, dieser tote Kerl kann mir nicht helfen. I need one that's alive. Ich brauche einen, der lebt. My dear friend. Mein lieber Freund. You have an energetic hope. Du hast eine kraftvolle Hoffnung. Because Jesus right now is alive. Denn Jesus ist jetzt in dem Moment lebendig. He lives in you. Er lebt in dir. He is accessible for you 24/7. Er ist rund um die Uhr für dich erreichbar. That's where your hope is. Darin liegt deine Hoffnung. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.